Wir haben gleich 22.09 Uhr. Hallo Nachtschwärmer, hier geht's wieder ins Wochenende. Und zwar wie immer jedes Wochenende, wie es sich gehört. Mit jede Menge neuen Songs, mit Power-Songs ohne Ende. Wir werden spielen jede Stunde mindestens eins. Und leider auch mit einem Mann, den ich nicht mehr loskriege. Der Mann, den die meisten Amerikaner für den größten Verlierer überhaupt halten. Al Bundy. Richtig. Al, ha? Ist eine Plage mit dir, oder? Ich heiße Bundy. Wann hat dir mal was Erfolgreiches zustande gebracht? Ratet mal, wer vor euch steht. Der Sultan des Schweißes? Ganz genau, Peck, du dumme Nuss. Komm her, grüß mal die Leute. Bundy. Al Bundy. Ich bin gerade hier bei Charlie. Na und ihr? Wo seid ihr, Dumpfbacken? Ich hatte den ersten Supersong anzukündigen. Geh mal auf die Seite hier. Waren heute nicht die Hufe von fetten Tanten zu beschlagen? Nö, das ist nicht. Hey! Jetzt geht's los! Haltet euch gut fest! Hallo! Ah! Denn bei uns ist alles erlaubt! Oh, ein super Rülpser! Abgedrehte Abenteuer! Unzüglich! Und ihr seid mittendrin! Wunderschön! Das totale Powerprogramm! Let's go, Dip! Alle, die sich langsam ins Internet einklicken, wir haben eine Blondine versteckt, die ihr Gesicht ein bisschen verzerrt. Ihr müsst rauskriegen, wer das ist, ins 6. Gästebuch eintragen. Es gibt einen Riesengewinn. Jeder 20. erhält sowieso eine CD, eine Maxi. Diese Blondine ist nicht ganz unbekannt. Auf geht's ins Surfen hier. Wir beginnen jetzt mit der ersten Runde. Das ist Spiel und eine Menge Spaß. Super. Zeig, was du drauf hast. Honey, I got rhythms I haven't used yet. Jetzt kommt unser erstes Gewinnspiel nach Schwemmer. Willkommen im Team. Wir überwachen extraterrestrische Aktivitäten auf der Erde. An mir sieht das Outfit cool aus. Nie den roten Knopf drücken. Hey! Wir suchen fünf in der Briten. In diesem Zusammenschnitt, der jetzt gleich hier kommt. Ein Getransmit mit Alifamon. 0138-8000. Countdown. 5, 4, 3, 2, 1. The chase is better than the catch. Transforming the tune. We need your support. If you got the press bag, it's the first page of the second chapter. I watch your back for the rhythm attack. Coming down on the floor like a maniac. I watch your back for the rhythm attack. Get down, it's falling back. I watch your back for the rhythm attack. Coming down on the floor like a maniac. I watch your back, so clean up the dish. By the way, how much is the fish? How much is the fish? nach Hause. Hallo. Nachtschwärmer. Wir haben 22:40 immer noch unser Gewinnspiel. Langsam werden wir komplett. Hallo Kelly! Das ist meine Tochter Kelly. Hallo Kelly. Du bist mir am liebsten von Dandy. Ist ja ganz klar, das weißt du ja. Kelly, servus, grüß dich. Er ist da. Tja, das Motto der Familie Bundy heißt, sie sehen uns, sie beleidigen uns, sie kriegen einen Arschtritt. Hallo Kelly, da. Oh, yes. Bye. 22.45 Uhr. Hier ist immer noch unser Gewinnspiel. Okay. Das müsste jetzt reichen nach schon mal. Hier sind wir schon 5 zusammen, oder? Okay, und 0138. 8000. Nonstop. Ruf an. Telefontreff. Ruf an. Ich bin heiß. Was wird denn hier gespielt? Hä? Jetzt anrufen. Ruf mich jetzt gleich an. Ja. Hüttenstrolch. Darf ich auch mitmachen? Ja. Wir werden es dir schon beibringen. Jetzt anrufen. Jetzt. Erst. Recht. Gnadenlos. Ruf mich an. Das ist der Robbie Trunco, der Remix Night Train. So, wir haben 22.52 Uhr. Ich grüße jetzt aus dem Saarland. Wen bitte? Den Frank. Grüß dich, Frank. Hast, du, mir 5 Minuten reden? Ja. Lass mal hören. DJ Bobo. Ja. Scooter. Ja. Mark van Deel. Richtig. Sash. Ja. Venga Boys. Ja. Resistance Deep. Oh, das ist okay. Hallo in Saarland, schönen Gruß, danke, bleibt dran. Wahnsinn! Ihr habt es geschafft! Du hast es geschafft, du hast es geschafft! Ganz toll, spitzenmäßig! Musik. Hallo Nachtschwärmer! Jeder kennt ihn. Ist ja fabelhaft. Jeder mag ihn. Er ist eben ein komischer Vogel. Wir haben ihn. Alles in den Startlöchern? Ja! Lollipop! Hier kommt der absolute Hitzeschock für Ihre Ohren. Garantiert nicht ohne ihn. Ja! Es ist Zeit abzuheben! Ecke. Hallo Nacho, hallo Blondies, hallo Kelly. Ach, die Kelly. Ah, die ist ja so hart, oder? Letzte Woche stürzte eine Blondine vom Hochhaus. Was war da passiert? Ganz einfach. Sie wollte die neuen Elvis mit Flügel ausprobieren. Sie konnte aber kein Ergebnis mehr bekannt geben. Oder was machen fünf Blondinen nackt in der Innenstadt? Die stehen natürlich vorm Schlecker. Das ist wieder unmöglich hier. Aber jetzt muss ich einbringen zur Ehrenrettung aller Blondinen. Was hat eine Blondine, die blaue Flecken um den Bauchnabel hat? Ah, was hat die Nachtschwärmer? Die hat einen blonden Freund. Okay. Our joke's on you! Hier geht's ans Wochenende. Jetzt kommt die Werbung! Kapische! Morgen Samstag, Charlie 2000, on the road. Und zwar zum einen in Hasloch. Da ist nämlich ein riesengroßes Straßenfest, ein dickster Bierfest. Und da ist der liebe Charlie neben Memory Pub. Da ist eine Bühne aufgebaut. Aber da geht's ab 19 Uhr. Genau. Und zum zweiten im Ilsers in Hatmat. Da ist auch höllisch was los, das ist dieses Dorffest. In der Festhalle hat man. Dann bitte nicht vergessen, Montag, 5. Oktober. Neckar Tänzlingen feststellt Montag. Und Samstag, 3. Oktober, Ringendorf, auch im Elsass. On the road again. This is the Mobile Road Show. Attention! Amok! This is not Michael Jackson! Na echt, oder? Keeps to resist the beat through the rave. Keeps to resist the beat through the rave. Kicking wild with the fuel. Keeps to resist the beat through the rave. The secret. Keeps to resist the beat through the rave. Bump the volume. Kicking wild with the fuel. Kicking wild with the fuel. Manchmal darf ich mittendrin nochmal an unser Internet-Gewinnspiel erinnern. www.charlie2000.de. Da ist ein Bild. Das ist eine Blondine, die ist aber entstellt. Wer ist das? Das ist die Frage. Bitte ins sechste Gästebuch eintragen. Ihr könnt auch Grüße eintragen, Wünsche und dergleichen. Guckt euch mal die Charlies Fotoalbum an. Das ist ganz neu drin. Aber es sind einige Bilder. Ich müsst ein bisschen Zeit aufbringen. Das braucht ein bisschen zum Aufladen. Wie sieht's bei dir aus? Hast du überhaupt eine Internetseite? Kennst du doch brauchen, oder? Ach ja, und was meinst du, in welcher Sparte das dann wäre? Im Schuhpapp-Schachtelhaus Baugewerbe? Wie auch immer, Erl. Auf jeden Fall, Kelly ist drin auf irgendeinem Gästebuch in voller Blöte. Kelly, hast du das gewusst? Wow, cool! 23 Uhr und 32 Minuten, der Radio Regenbogen Verkehrsservice. Keine Meldungen. Wir wünschen gute Fahrt im Regenbogenland. Ihr Radio von hier mit der besten Musik. Radio Regenbogen. Da bin ich wieder. Und ich bin der 4-Touchdown-Highschool-Football-Star Al Bundy. Gut, alle Mithörer mal herhören. Es ist mal wieder soweit. Um Sendezeit zu finden. Um dumme Fragen zu stellen? Nein. Mach mit beim Gewinnspiel. Anrufen, gewinnen. Und gewinnen Sie einen unserer Preise, Sie Glückspilz. Und schon geht's los. Okay. Jetzt kann es losgehen, Freunde. Meine Damen und Herren, jetzt ist der Augenblick da, auf den Sie alle gewartet haben. Ein Trommelwirbel, Herr Kapellmeister. Das wird eine heiße Party. Showtime! Nichts für Angsthasen. Das Actionprogramm bei Radio. Outside is anytime, outside is anytime, outside is anytime, outside is anytime, outside is anytime, outside is anytime, outside is anytime, outside is anytime, outside is anytime, outside is anytime, outside is anytime, outside is anytime, outside is anytime, outside is anytime, outside is anytime, outside is anytime, outside is anytime, outside is anytime, outside is anytime, outside is anytime, outside is anytime, outside is anytime, outside is anytime, outside is anytime, outside is anytime, outside is anytime, outside is anytime, outside is anytime, outside is anytime, outside is anytime, outside is anytime, outside is anytime, outside is anytime, outside is anytime, outside is anytime, outside is anytime, outside is anytime, outside is anytime, outside is anytime, outside is anytime, outside is anytime, outside is anytime, outside is anytime, outside is anytime, outside is anytime, outside is anytime, outside is anytime, outside is anytime, outside is anytime, outside is anytime, outside is anytime, outside is anytime, outside is anytime, outside is anytime erklären. 23.52 Uhr, meine Leitungen glühen. Und unser Internet glüht auch. Und jetzt, wie letzte Woche, sagt unser Internetassistentin, die Katrin, die ersten drei von den Dance-Charts. So, hallo. Ja, Katrin, jetzt? Platz Nummer 1, God is a DJ von Faithless. Auf Platz 2, Pulverton von Nils van Gogh. Und auf Platz 3, Project Your Mind von DJ Second and Friends. Super, ha? DJ Second and Friends. Den müssen wir vielleicht nochmal bringen. Das schreit richtig danach. Genau, sehe ich auch so. Jetzt habe ich den Franz aus Steinenbrunn. Wo ist denn das bitte, Franz? Das ist bei Böblingen. Bei Böblingen. Hallo ins Württembergische. Ja, ich brauche von dir 5 Interpreten, bitte. Also das wären Nana, Sabrina Settler, Puff Daddy featuring Jimmy Page, Young Dinee und Sascha. Da bin ich ja. Brandy und Monika. An einen Spezialisten getappt. Ja, das ist richtig. Alle anderen bitte auf. Wir wollen euch raushelfen aus eurer absolut uncoolen Situation. Beginnt das Leben. 100% mehr Spaß. Und alle, die sich noch zugeschaltet haben, hier geht's ins Wochenende. Gleich wieder volle Stunde Nachtschwärmer, da bin ich aber nachher gleich wieder da. Und nicht vergessen, Internetfreunde, bleibt dran, ihr könnt auch chatten. Und Real Audio geht auch, das komplette Programm auch über Real Audio, über das Internet. In der nächsten Stunde geht es wieder über einen Feigling. Kann ich ja gleich was richtig stellen? Ich bin kein Feigling. Oder können Feiglinge neuerdings 4 Touchdowns in einem Spiel fertig kriegen? Ja, das war vor 100 Jahren, das kannst du vergessen. Was wirst du in der nächsten Stunde behandeln? Ja, sag's, was kommt in der nächsten Stunde dran von meinem Freund Al? Die wahre Hölle ist dein eigenes Heim. Das ist es. Freuen Sie sich nicht zu früh. Wir kommen wieder. Das kannst du laut sagen. Pause, Pause, Pause. Auf geht's, Max. Okay. Kurz vor 0 Uhr das Wetter. Von hier in der Nacht wird es klar sein. Die Tiefstwerte liegen bei etwa 10 Grad. Am Tage wird es zunächst sonnig, im Tagesverlauf dann allmählich wolkiger. Am Abend örtlich etwas Regen. Die Regenwahrscheinlichkeit, Niederschlagswahrscheinlichkeit bei 20%. Temperaturen liegen zwischen 23 Grad am Rhein und 20 Grad im Schwarzwald. Die weiteren Aussichten: Sonntag, Montag wechselnd wolkig mit Unterschauer und die Temperaturen gehen ein bisschen zurück. Radio Regenbogen, 101,1. Nachrichten. Um 0 Uhr mit Max Lehrer. Ja, Radio von hier. Mit der besten Musik. Radio Regenbogen. Das ist der heißeste Start ins Wochenende. Wir katapultieren dich in die Freitagnacht. Danach braucht ihr nur noch Ruhe. Action zwischen Himmel und Hölle. Der heißeste Start ins Wochenende. Pausenlos Adrenalin. Pausenlos Adrenalin pur. Hallo Nachtschwärmer, da bin ich wieder. Houston, wir haben ein Problem. Sie haben alle ein Problem. Und was ist mit dem Radiomoderator, der völlig durchdreht? Der war einfach zu lange in der Sonne. Baller, baller, verstehst du? Und bloß nicht widersprechen. Hey, was Neues? Action-Freitag. Der Action-Freitag. Der Action-Freitag. Der Action-Freitag. Immer ab 22 Uhr und nur bei Unstop Radio. Wehrkraftsystem schalten. Wehrkraft geschaltet. Luftdruck aktivieren. Luftsysteme aktiviert. Kontrolle 4. Alle Systeme aktiviert. Kontrolle 4 steht. Alle Abwehrsysteme schalten. Kraftfeld schalten. DJ Test. Mit Warlord. Wer kennt noch das Original? Fast 20 Jahre her. Und das ist eine Home Production aus Karlsruhe. Wir sind jetzt im Bereich Home Production. Power, power. Und die nächste ist jetzt dran. Lost in plans, the endless flow. This beast will make you lose control. Home Production Spezial. A trip so high. Progressive bass will make you fly. Progressive bass will make you fly. Steve Bigger Production Lost in Trance. Kelly, was meinst du? Ah, super Platte. Was ist eine Platte? Oh, Kelly. Für dich eine Nicht-Schwangere. Ja. Ja, das ist deine Tochter. Die Radio von hier. Mit der besten Musik. Radio Regenbogen. Wir brauchen Ihre Hilfe. Machen Sie mit beim Gewinnspiel. Jetzt holen wir wieder 5 Interpreten Nachtschwärmer. Radio Regenbogen. Da bin ich mal gespannt, was da jetzt gleich rauskommt, ob ihr da jetzt gleich jemand 5 Interpreten sagen kann. Übrigens, unser Internetgewinnspiel läuft immer noch. Da ist die Blondine. Wir müssen den Namen erraten und ins 6. Gästebuch eintragen nach Schwärmer. Anscheinend scheint es ein bisschen schwieriger zu sein heute. Also eine Blondine ist auf jeden Fall, das ist mal ganz sicher. Vielleicht kann ich noch was verraten. Sie ist mit einem bekannten Filmschauspieler zusammen, hat aber eine kleine Liaison gehabt. Kurzzeitig, es ging ganz durch die Presse mit einem von den Fantastischen 4. Ja? Reicht das? Ruf mich jetzt an! Ruf an! Wenn ich sage ruf an, dann ruf an! Ich grüße den Jörg aus Freudenstadt. Jörg, ja? Kannst du mir 5 Interpreten rüberwachsen lassen? Na sicher doch. Ich höre. Da ist der Will Smith, The Fresh Prince, Backstreet Boys, Mr. President, Michael Jackson, Puff Daddy und DJ Bobo. Das war wieder viel zu einfach. Ja, das ist wichtig. Super. Eine Zähne für dich nach Freudenstadt. Bleib dran. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Thank you. Sonntagsschwärmer, jetzt machen wir eine kleine Vorbereitung für nach den Nachrichten. Wir machen eine kleine Aktion. Und zwar könnt ihr jetzt auswählen. Wir machen eine Strichliste, ihr müsst anrufen. Entweder in voller Länge, God is a DJ, Baseless, und zwar den Remix bringen wir, oder Pulverturm, Nils van Gogh, oder Protect You Mine, DJ Jacking, in voller Länge, also 10 Minuten bei denen zum Beispiel. Oder alternativ einen Wolfgang Petri-Mix. Genau, wir müssen ja was Alternatives anbieten, oder? Genau, also vier Sachen. Bitte anrufen, 0138 8000. Ist immer nur die Nummer 1, 2 oder 3 sagen oder auch den Titel, egal, aber es geht kürzer. God is a DJ, Faithless oder Pulverturm, Nils van Gogh oder Protect Your Mind, DJ Schicking. Oder Nummer 4, Wolfram Petri, Nachtschwärmer Spezialmix. Ruf dann jetzt! Kleines Zwischenergebnis. Faceless Nummer 1 und Wolfram Petri Platz 2 bei den Stimmen bisher. Ruf dann 0138 8000. Gleich nach den Nachrichten in voller Länge kommt der Song, den ihr wünscht hier, mehrheitlich. Erster Stelle, wie gesagt, Faceless steht zur Auswahl oder Pulverturm, Nils van Gogh oder Protect Your Mind, DJ Sacking. Oder ein Spezialnachtschwärmer-Mix, Wolfgang Petri, The Best of. Beamen Sie sich mit nach Wirbelwind, dance-aktive Substanzen, konzentrierte Hitkraft von Charlie Lightower, Maxi-Dance-Sensation, hottest trends in town. Ow, ow, ow, ow. Hi, yo, everybody, this is Spark. Ist das der Overkill. Unstop Radio. here in the house. The funky divas here in the house. The funky divas here in the house. The funky divas here in the house. The funky divas here in the house. The funky divas here in the house. The funky divas here in the house. The funky divas here in the house. The funky divas here in the house. The funky divas here in the house. The funky divas here in the house. Funky Divas, hear it now. Wir haben 1.53 Uhr. Und ich grüße den Werner aus Mannheim. Hallo. Seines Zeichens Schlagerspezialist. Werd sich gleich rausstellen, Werner. Bitte, 5 Stück brauchen wir. Also zweimal Costa Cordalis. Das gilt nur als einmal leider, ja? Ja. Dann Frank Zander. Richtig. Howard Carmdale. Ja. Marianne Rosenberg. Genau. Und Rex Gillow. Ja! Jawohl, Werner, super! Das ist richtig, das gibt eine CD für dich. Bleib dran! Hey! Super! Ich dachte mal, das war's dann fast schon wieder. Alle ein schönes Wochenende. Heute mal von R nicht viel gehört. Das ist ja so wunderbar, ehrlich. Ich habe mich richtig frisch erfüllt. Frisch gefühlt meine ich, weil R sich zurückgehalten hat. Warum denn R? Hast du dich um deine Frau gekümmert oder wie? Ja? Mein Slogan ist, abgestanden, das soll man nicht aufwärmen. Straßen, da sind einer blowing in the wind. Hat ein grünes Röckerl an, steht da ganz verloren. Und der Stiefel, der schaut oben auf den armen Steirer. Yeah! Wochenlang steh ich ja da. Wochenlang lag ich mir an. Ich spiel mir die Finger wund und sing sogar, da kommt die Sonne. Doch es ist so narrisch wern, keiner will mich singen hören. Langsam krieg ich wirklich nur, ich frag mich, was ich da tue. Ich will wieder fest. In der Zeitung, da haben's geschrieben, dort gibt's eine Szene, da muss hin. Was sie wollen, das sollen sie schreien, mir kann die Szene gestohlen bleiben. Da geh ich gestern in Sophia, fangt der General an zum Ringen hier. Schwarze Lippen, kleine Haar, da kannst ja Angst in wirklich vor. Sag mal da! Ich fühl mich da so allein, brauch kein große Welt, ich will haben noch Fürstenfeld. Das war's mit Charlie 2000. Ja. Und jetzt der Bandischuh. Oh, Bandi! Mehr in Wien. Wien hat mich gar nicht verdient. Ich will höchstens noch in Graz. Und nächsten Freitag gibt's Power, dass es kracht. Kurz vor zwei das Wetter von hier in der Nacht. Klar, Tiefstwerte um 10 Grad am Tage. Zunächst sonnig im Tagesverlauf, dann allmählich wolkiger am Abend. Etwas Regen, örtlich allerdings nur die Höchsttemperaturen zwischen 23 Grad am Rhein, 20 Grad im Schwarzwald. Und die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei etwa 20%. Weitere Aussichten Sonntag, Montag wechselnd wolkig mit Unterschauer und etwas zurückgehende Temperaturen. Und tschüss. Radio Regenbogen 101,1 Nachrichten. Um 2 Uhr.